We'll be right back. Irgendwelche Drogen gemacht? Irgendwelche Drogen Dum dum dum. something that requires your attention. Right. müssen uns wohl erstmal beschnuppern, hm? Klingt irgendwie unmöglich. Klingt irgendwie erregend. Wir müssen uns wohl erstmal beschnuppern, hm? Erstmal beschnuppern. Hm? Klingt irgendwie unmöglich. Klingt irgendwie erregend. We'll be right back. I'm so